So führten sie auch eine innigere Verbindung der Großlogen in Deutschland mit ihrem fanatisierten Stoßtrupp, dem Großorient in Frankreich, herbei, um die Korrumpierung der Brüderfreimaurer in Deutschland noch gründlicher zu betreiben. Nach meinen Ermittlungen nahmen 1910 die deutschen Großlogen den amtlichen Verkehr mit dem Großorient in Frankreich grundsätzlich auf, auch wenn die drei altpreußischen, christlichen, treuvaterländischen Großlogen dagegen gestimmt haben und noch keine Vertreter mit ihm austauschten. Nach der Bruderkuss-Szene zwischen Brudergroßmeister Garz von der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland und Brudergroßmeister Boley vom Großorient in Frankreich und nach dessen Besuch in der Loge Freimut und Wahrheit in Köln und nach der Anknüpfung des amtlichen Verkehrs mit der Großloge in Frankreich war das Nichtzustimmen lediglich eine wohlberechnete, echt freimaurerische Handlung, entsprungen aus der Sorge, dass ein Zustimmen in der profanen Welt und im Johannesproletariat sehr verstimmen könnte, falls es trotz aller Geheimniskrämerei bekannt werden sollte. Es gab damals in Deutschland noch viele, denen das Handeln der altpreußischen Großlogen sehr sorgsam vertarnt werden musste, weil sie das Verhalten des Großorients Kaiser Wilhelm, Kaiser Friedrich, Moltke und Bismarck gegenüber erfahren hatten und es nicht vergessen wollten. Diese Mordanschläge zum wenigsten waren in weiteren Kreisen Deutschlands bekannt geworden. Wie einst vor der blutigen Französischen Revolution und um die Mitte des vorigen Jahrhunderts, so überstürzten sich auch jetzt die Freimaurerkongresse. Am 5. Februar 1911 trat Bruder Boley, Großmeister des Großorient, amtlich in Hamburg auf und hielt bei der Jahrhundertfeier der Großen Loge in Hamburg eine Rede, in der er ausführte: »So grüße ich Sie an diesem Jubelfeste brüderlicher Vereinigung und hoffnungsvoller Zuversicht auf eine bessere Zukunft. So grüße ich denn hier die Morgenröte des Tages, wo die Freimaurerschaft der Welt jene fundamentale Einheit erringen wird. Sie wird diese Einheit mit Bestimmtheit erringen, sobald sie, die durch ihren Eid zum Schweigen verurteilt gewesen war, die verlorene Sprache wiederfinden und offen ihre Stimme wird erheben können. Dann wird sie gleich dem Vogel, der in Gesellschaft zum Neste heimkehrt, das er allein verlassen hat, die ganze Menschheit ihrem Zauberbanne unterwerfen.« Zitat Ende. Zitat inklusive Einschübe des Verfassers: »So grüße ich Sie an diesem Jubelfeste brüderlicher Vereinigung und hoffnungsvoller Zuversicht auf eine bessere Zukunft, das heißt die Judenherrschaft. So begrüße ich denn hier die Morgenröte des Tages, wo die Freimaurerschaft der Welt eine fundamentale Einheit in der jüdischen Weltrepublik erringen wird. Sie wird diese Einheit mit Bestimmtheit erringen, sobald sie, die durch ihren Eid zum Schweigen über die geheimen jüdischen Weltmachtziele verurteilt gewesen war, die verlorene Sprache wiederfinden und offen ihre Stimme für den Triumphgesang des jüdischen Volkes wird erheben können. Dann wird sie sich gleich dem Vogel, der in Gesellschaft zum Neste einkehrt, das er allein verlassen hat, der Jude in Gesellschaft der vereinigten künstlichen Juden in das Nest Palästina, die ganze Menschheit ihrem Zauberbanne unterwerfen, der blutrünstigen Knechtung der Goyim.« Zitat Ende. Die in Hamburg versammelten deutschen Brüder werden die Sprache ihres französischen Bruders wohl verstanden und seine Vorfreude geteilt haben. Im gleichen Jahre fand vom 8. bis 10. Juli ein Freimaurerkongress in Paris statt, der dem Weltfrieden und dem Pazifismus galt, das heißt dem Betören der profanen Ideologen aller Völker, namentlich Deutschlands, und verblödeter Brüder Freimaurer, um die kriegshetzerische, völkermordernde Tätigkeit der Freimaurer und ihre letzten Ziele, Weltrepublik, Entwaffnung der Völker unter einer ihr hörigen militärischen Exekutivgewalt zu vertarnen und in der Vertarnung oder hinter der spanischen Wand hervor, um so eifriger für den Krieg arbeiten zu können. Bruder Köthner meint, diese Widersprüche ließen sich ganz gut mit freimaurerischer Mentalität vereinigen, denn der Weltfriede, die Völkerverbrüderung, wie es die Freimaurer erträumen, ginge über die Vernichtung der Mittelmächte. Der Hauptredner auf dem Freimaurerkongress in Paris, J. M. Lahi, der nebenbei bemerkt vorher von einer Metzerloge nach Metz eingeladen war, ob schon oder richtiger wohl, weil diese Loge die freimaurerische Arbeit der Franzosen in Elsaß-Lothringen genau kennen musste, kündete wiederum unter stolzem Hinweis auf die französische Freimaurerrevolution von 1789 als das freimaurerische Ideal der Weltrevolution an, die nur durch kriegerische Vernichtung ganzer Völker durch andere Völker verwirklicht und so dem Weltfrieden, wie ihn die profane Welt ansieht, ganz entgegengesetzt war. Zitat: Im Übrigen, so meinte er, ist es die Bestimmung von uns Franzosen, für ein ideales Vaterland, also das jüdische Weltreich, zu kämpfen, welches das unsere an Größe und Bedeutung so unendlich übertrifft. Zitat Ende. Gewiss, die Weltrepublik ist größer als Frankreich. Ausdrücklich wendet er sich an die anwesenden deutschen Brüder und gelobt einen, der unter Zwang einer exakten deduktiven Schlussfolgerung, in der Tat lässt die Freimaurerei keine andere Schlussfolgerung zu, sich dahin geäußert hatte, Zitat, einzig und allein die französischen Freimaurer sind logisch, denn die Freimaurerei fordert die republikanische Staatsform. Zitat Ende. Und trotzdem hatten die Großlogen in Deutschland König Wilhelm I. zu ihrem Protektor gehabt. Dann wandte er sich an die deutschen, schweizerischen, belgischen und holländischen Brüder und begrüßte sie als Mitarbeiter an unserem pazifistischen Werke, der jüdischen Weltrepublik, die pazifistisch ist, wenn die Völker in vielhundertjährigem, von der jüdisch-freimaurerischen Verschwörung angezettelten kriegerischen Ringen sich gegenseitig verblutet haben und durch die unsichtbaren Väter restlos geknechtet sind. Dann fuhr er fort, Zitat, aber wir werden dieses Ideal verwirklichen können, dank der Mitwirkung der Maurer des Erdenrundes. Alle diese Faktoren müssen dabei eine Energie entfalten, welche mit dem zu überwindenden Schwierigkeiten in richtigem Verhältnis steht. Durch das Wort haben wir die Saat ausgestreut, durch die Aktion müssen wir heute die gute Einbringung der Ernte sicherstellen. Die Einbringung der Ernte, also die Errichtung der Judenherrschaft, wird in allen Ländern gleichzeitig stattfinden. Zitat Ende. Das war deutlich gesprochen. Dies alles und noch vieles mehr hörten deutsche Brüder an und gewiss in treu vaterländischer Gesinnung im Sinne der freimaurerischen Geheimsprache. Nur war das Vaterland Judäa und nicht etwa Deutschland. Den Brüdern aus dem Deutschen Kaiserreich wurde auf den Tagungen immer deutlicher das Revolutionmachen gepredigt. Im Mai 1912 kamen symbolisch und rituell beschnittene Juden Deutschlands, Frankreichs, Englands, Hollands, Belgiens, Luxemburgs und der Schweiz in Luxemburg zusammen. Bruder Denis Guyot forderte dort mir nichts, dir nichts in Gegenwart der deutschen Brüder Elsaß-Lothringen zurück. Er wusste offenbar, was er den Brüdern aus Deutschland bieten konnte. Im gleichen Takte wandte er sich in Gegenwart der Brüder aus den monarchischen Staaten gegen die monarchische Staatsform, welche stets eine Gefahr für den Weltfrieden in sich schließt. So sprachen die Weltkriegshetzer, während der deutsche Kaiser den Frieden bis zur Gefährdung der Sicherheit des Deutschen Reiches erhielt. Mit zynischer Frivolität führte Bruder Denis Guyot aus, Zitat, wir sind überzeugt, dass im Leben der Völker auftauchende Konflikte einer friedlichen Lösung sicher wären, sobald nur die Völker selbst einmal ihren Willen zur Geltung bringen könnten. Zitat Ende. Das ist nur zu wahr, denn dann wäre der Weltkrieg nie gekommen und 90% aller Kriege nicht, die in der Mehrzahl unsittlich sind. Darum verhindert es die Freimaurerei nach den Weisungen der unsichtbaren Väter, dass ein solcher Wille der Völker frei zur Geltung kommt und gibt nur eine Scheinfreiheit. Brüder der Loge an Erwins Dom in Straßburg entblödeten sich nicht, die gleichen Akkorde anzustimmen. Zitat: Nochmals erkläre ich Ihnen, meinen geliebten Brüdern, in der ganzen Welt gehört die Parole der Freimaurerei, meinte der eine. Der zweite Straßburger aber lässt sich vernehmen, der Freimaurerei ist es gegeben, wie der Vogel in der Luft, ja wie die Luft selbst, hindernisspottend alle Grenzen und alle Trennungen zu überfliegen. Das sei unsere Hoffnung und in diesem Zeichen werden wir siegen. Zitat Ende.